Eiskalt, die Seele gefriert eiskalt. Zu viel im Kopf, ich fühl eiskalt. Die Seele gefroren, ich bleib eiskalt. Nero, eiskalt, die Seele gefriert eiskalt. Zu viel im Kopf, ich fühl eiskalt. Die Seele gefroren, ich bleib eiskalt. Nero, Nero, eiskalt. Blut tropft dir auf den Asphalt. Bleib eiskalt, wenn ich angreif. Schlechte Vergangenheit, wann werd ich entreich? Füg die Noten, doch verlieb dich nicht. Öffne dich und du verlierst Gesicht. Krack, puh, Herz hab ich nicht. Guck die Lokomember stehen stramm für mich. Trinke mein Jackie nur eiskalt. Behandle die Kachi nur eiskalt. Dunkel die City macht eiskalt. Belebe meine Stadt, sie bleibt eiskalt. Bam, bam, bam, wenn ich drauf halt. Bam, bam, bam, die wird eiskalt. Life van Damme mit dein Scheißnamen. Punch frontal und ich treff hart. Beef in der City, ich handel eiskalt. Von allen in der Squad sind die Fäuste geballt. Guck die Nächte lang wach, lag, wir bringen dich zum Fall. Ballern eiskalt, so wie Steven Seagal. Also bam, bam, bam, wenn ich drauf halt. Bam, bam, bam, die wird eiskalt. Life van Damme mit dein Scheißnamen. Punch frontal und ich treff hart, Nero. Eiskalt, die Seele gefriert eiskalt. Zu viel im Kopf, ich fühl eiskalt. Die Seele gefroren, ich bleib eiskalt. Nero, eiskalt, die Seele gefriert eiskalt. Zu viel im Kopf, ich fühl eiskalt.